Zur Chakra-Aktivierung bitte ich dich, dich auf den Boden zu legen, also auf den Rücken. Schau, dass du vielleicht, je nachdem wie der Untergrund ist, ein Handtuch oder eine Yogamatte unterlegst. Ansonsten kannst du dich auch direkt zum Beispiel in den warmen Sand legen. Und beginne die Chakra-Aktivierung wie jede Meditation mit drei tiefen Atemzügen in deinen Bauch. Mit jedem Ein- und Ausatmen stelle dir vor, wie du Gutes einatmest und alles Belastende ausatmest. Atme alles das ein, was du jetzt brauchst, um dich zu nähren und zu stärken, und atme ab, was dich belastet, was überflüssig ist, was losgelassen werden kann. Und folge ganz bewusst deinem Ein- und Ausatmen. Lenke deinen Blick nach innen und sinke mit jedem Ein- und Ausatmen tiefer in dich hinein. Und wenn du so richtig in dir angekommen bist, dann spüre mal noch mal ganz genau nach, wie du auf deinem Untergrund liegst. Spüre, wie deine Schultern auf dem Untergrund aufliegen, wie dein Becken aufliegt, deine Arme, wo und wie stark berühren sie den Untergrund. Und natürlich deine Beine, deine Oberschenkel, aber auch deine Waden und die Fersen. Und nun bitte ich dich, deinen Blick, deinen inneren Blick auf die Region um deine Füße zu konzentrieren. Unser Körper hat 7 Hauptchakren und noch sehr viel mehr Nebenchakren, auf die wir hier gar nicht näher eingehen möchten. Mit dieser Chakra-Aktivierung sollst du deine Hauptchakren aktivieren. Und dennoch möchte ich dich bitten, mit dem Fokus auf dein Fußchakra zu beginnen, welches ein Nebenchakra ist. Lenke also deine Aufmerksamkeit auf die Bereiche um deine Füße. Aber auch direkt auf deine Füße. Spüre die Energie in diesem Bereich. Nimm einfach nur wahr. Manchmal ist es ein Kribbeln, ein Druck, ein Kitzeln. Ein Brennen kann es auch sein. Nimm einfach nur wahr und bewerte nicht, sondern fühle. Und stimme dich sozusagen auf diese Chakra-Aktivierung mit diesem Nebenchakra ein. Also, dein Fokus ist auf deinen Füßen. Nun bitte ich dich, wahrzunehmen, wie sich die Energie dieses Chakras bewegt. Und lasse alles, was du gelernt hast, über Chakren und deren Bewegung los. Du sollst hier nicht denken und Wissen anwenden. Du sollst hier einfach nur wahrnehmen und fühlen. Das ist die einzige Aufgabe jetzt. Chakren können ganz individuell in unterschiedliche Richtungen sich bewegen. Das ist alles, was ich dir hier sagen möchte und das ist alles, was du wissen musst. Sie bewegen sich in einer Drehbewegung. Und dabei ist es sehr individuell, in welche Richtung sie drehen. Also, fühle einfach mal, wie dein Fußchakra sich dreht. Dreht es sich nach links herum oder nach rechts herum? Eine der beiden Drehbewegungen wird sich für dich ganz einfach und natürlich und selbstverständlich anfühlen. Fühle also, wie einfach sich das Chakra bewegt, wenn es in seiner individuell richtigen Richtung dreht. Und nur als Experiment, ganz kurz, damit du mal den Unterschied wahrnimmst, lasse es jetzt mal in die andere Richtung drehen und nimm einfach nur wahr, welchen Unterschied es zwischen beiden Drehrichtungen gibt. Geh aber dann wieder direkt in die Bewegungsrichtung zurück, die dir jetzt in diesem Moment entspricht. Deine individuell richtige Drehrichtung, die sich für dich ganz leicht und einfach anfühlt. Und genau so wirst du es jetzt mit den 7 Hauptchakren machen. Du hast dich jetzt eingeübt, warm gemacht sozusagen. Und nun gehen wir einfach eine Etage höher in die Region deiner äußeren Geschlechtsteile. Dort liegt dein Wurzelchakra. Fühle es. Spürst du es? Die Energie an diesem Ort? Und wenn du diese Energie nicht so kraftvoll wahrnimmst wie die an deinem Fußchakra, dann nimm es einfach nur hin. Bewerte es nicht. Vergleiche nicht. Nimm es hin, wie es ist. Und im nächsten Moment bitte ich dich wahrzunehmen, in welche Richtung genau dieses Wurzelchakra bei dir dreht. Und lasse, ich sage es noch einmal, deinen Verstand los. Denke nicht darüber nach, in welche Richtung es sich drehen sollte, was du vielleicht einmal gelernt hast. Denn ich sage dir, es ist individuell unterschiedlich. Also fühle deine individuelle Drehrichtung im Wurzelchakra jetzt. Und aktiviere es, indem du das Bewusstsein genau dahin lenkst. Und nimm wahr, wie es sich verändert. Seitdem du deinen Fokus genau darauf legst. Lass es so richtig rund drehen. Und wenn du magst, kannst du auch ein wenig dabei lächeln und dich darüber freuen, wie es voller Kraft nun für dich, in dir und durch dich wirkt. Du kannst auch gerne einmal tief ein- und ausatmen, ganz wie es sich für dich gut anfühlt. Und lächeln darfst du auch gerne weiterhin. Und nun bitte ich dich, eine Etage höher zu steigen. Und zwar auf den Bereich ungefähr einen Daumen breit unterhalb deines Nabels. Denn dort liegt dein Sakralchakra. Und auch hier bitte ich dich zu fühlen. Fühle, welche individuelle Drehrichtung dein Sakralchakra hat. Und nun sage ich dir noch etwas. Die Chakren können auch pulsieren. Vielleicht nimmst du ja eine pulsierende Bewegung wahr und keine drehende Bewegung. Auch das wäre völlig in Ordnung. Lasse also deinen Verstand los. Versuche nicht zu analysieren, altes Wissen hervorzuholen und abzugleichen, sondern lasse jetzt einfach nur dein Gefühl zu und nimm es wahr. Und indem du deinen Fokus darauf lenkst, aktivierst du dieses Chakra und steigerst seine Effektivität. Hier kannst du atmen und lächeln. Versinke regelrecht in dem guten Gefühl, das du jetzt durch deinen eigenen Fokus produzierst. Und nimm wahr, welche Kraft in dir steckt, die hier an diesem kraftvollen Ort noch mehr potenziert wird. Und das ist ein Lächeln wert, oder meinst du nicht? Und nun bitte ich dich, wiederum eine Etage höher zu steigen, wie in einem inneren Aufzug. Und bleibe bitte dort stehen mit deinem imaginären Aufzug, wo du etwa einen Finger breit oberhalb des Nabels ankommst. Denn da ist dein Solarplexus-Chakra. Und auch hier darfst du wieder ganz fühlen, ganz und gar fühlen. Und sende deine gesamte Aufmerksamkeit genau an diesen Ort. Und nimm einfach nur wahr, was ist. Nimm es wahr und aktiviere es durch deinen Fokus dorthin. Und auch hier darfst du wieder tief atmen. Das ist so, als ob du Wind durch eine Turbine jagst und dadurch die Bewegung noch ein wenig steigerst. Und das Lächeln auch nicht vergessen. Ist das gut? Fühlt sich das gut an? Versinke regelrecht in diesem guten Gefühl. Denn nun geht es weiter, eine Etage höher, zu einem ganz wundervollen Chakra, zu deinem Herzchakra. Und auch hier ist deine Aufgabe wieder nur zu fühlen. Fühle, in welche Richtung es sich bewegt, schnell, langsam. Vielleicht pulsiert es, nimm einfach nur wahr. Und atme ruhig auch hier ganz tief in dieses wundervolle Chakra hinein. Vielleicht kommen dir jetzt sogar die Tränen. Das kann sein, muss nicht sein, aber lass alles zu, denn durch die Aktivierung reinigst du auch festsitzende Blockaden. Und ganz besonders im Herzchakra, da sitzen sehr viele Blockaden, nicht nur bei uns Menschen, auch in der Erde unseres Planetens. Also atme ruhig noch einmal in dein Herz, lächle dabei. Und wenn du dort wirklich ein gutes Gefühl produziert hast, dann können wir eine Etage höher steigen. Und zwar zum Kehlchakra. Das sitzt ungefähr dort, wo der Kehlkopf ist. Und auch hier darfst du wieder, und jetzt bist du ja geübt, wahrnehmen, in welche Richtung es sich bewegt, wie schnell es sich bewegt, ob es sich pulsierend bewegt, drehend. Nimm einfach nur wahr. Manchmal nimmt man diese Energie auch durch eine Wärme wahr. Manchmal ist es ein Kribbeln, ein Drücken, ein Kitzeln. Und auch hier darfst du wieder schön und frei durchatmen. Und lächeln. Und nun bitte ich dich, deinen inneren Aufzug wieder zu benutzen und eine Etage höher zu steigen, bis zu deinem Stirnchakra. Das heißt auch drittes Augechakra, weil es sich genau in der Mitte zwischen deinen Augenbrauen befindet. Entschuldige, ich habe gerade nach dem Wort gesucht. Also in der Mitte deiner Augenbrauen liegt dieses Stirnchakra. Und auch hier darfst du wieder wahrnehmen, du bist ja jetzt geübt. Und ich sage dir, wenn du Emotionen empfindest, wenn Tränen fließen wollen. Lasse sie los, lasse sie zu. Eine Chakra-Aktivierung bedeutet immer, dass etwas in Bewegung kommt, sich lösen darf, gereinigt wird. Und Tränen sind besonders geeignet, Altes herauszuwaschen. Fokussiere dich noch einmal auf die Bewegung deines Stirnchakras. Und beobachte, wie es sich dreht, in welche Richtung, ob es pulsiert, ob es sich schnell dreht, ob es groß ist oder kleiner. Und atmen darfst du auch hier und lächeln. Und zu guter Letzt darfst du nun noch einmal deinen Aufzug besteigen und eine Etage höher steigen und dort enden, wo es knapp über deiner Schädeldecke endet. Das ist dein Kronenchakra. Es ist ein kleines bisschen oberhalb deines Schädels angesiedelt. Und jetzt bitte ich dich, deinen Fokus genau auf diese Stelle zu legen und noch einmal wahrzunehmen, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit, in welcher Größe sich dieses Chakra bewegt. Vielleicht pulsiert es auch. Und wenn du magst, kannst du auch hier noch einmal tief ein- und ausatmen. Und wie der Wind einer Turbine die Turbine antreibt, kann dein Ein- und Ausatmen dein Chakra in seiner individuellen Bewegung antreiben. Und nun bitte ich dich, als allerletzte Übung, dir ganz bewusst vorzustellen, wie der innere Aufzug vom Wurzelchakra zum Kronenchakra gefahren ist. Lenke deinen Fokus auf den Aufzugschacht, der sozusagen alle deine Hauptchakren miteinander verbunden hat. Und nun bitte ich dich, dir vorzustellen, wie über dein Kronenchakra nun ganz helles Licht, und zwar ganz helles Licht, den gesamten Aufzugschacht flutet mit diesem hellen Licht. Und du aus deinem Innern heraus sozusagen durch den Aufzugschacht mit hellem Licht bestrahlt wirst. und regelrecht zu strahlen beginnst. Und in diesem Gefühl des Wohlbefindens möchte ich nun meinen Teil beenden. Ich werde dich jetzt ruhen lassen, fühlen lassen, genießen lassen. Bleibe in diesem Gefühl, solange du es möchtest, solange es sich angenehm anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich komplett aufgefüllt hast mit Energie, dann atme noch einmal, dreimal ein und aus. Zähle innerlich bis drei und bei drei öffnest du deine Augen und kommst zurück ins Hier und Jetzt.